Pista. Sie ist immer da. Auf nur unterschwellig. Ganz beiläufig. Und unauffällig. Unterfast gesellig und gefährlich. Doch oft schleicht sie sich auch an mich heran. Um dann, wie aus heiterem Himmel, zuzuschlagen. So dann formt sie mich zu einem Bündel voll von Missbehagen. Und im Bruchteil nur einer Sekunde stecke ich in einer grässlichen Angstzelle. Und die Schwelle zur Panik ist dann fließend. Dies wohlwissend suche ich stummschreiend Halt in ihr. Ich bin ihr Beutetier. Ich bin ihr Beutetier. Erzählt mir nicht, wie ich mich jetzt zu verhalten habe. Angst nahm ohnehin immer wieder auf. Zugleich, wie oft ich mich der Angst stelle. Meine Angstnarbe, sie bricht immer wieder auf. Angst. Angst. Angst. Sie ist da. Sie ist immer da. Oft nur unterschwellig. Ganz beiläufig und unauffällig. Doch viel häufiger ist sie dennoch schon zerstörerisch. Ich habe versucht, sie als mein Freund zu sehen. Ich habe versucht, sie als Teil von mir anzunehmen. Aber sie ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Sie frisst mich auf in Raten. Ich bin ihr Beutetier. Ich bin ihr Beutetier. Beutetier.